Den wir auf, wenn wir hier das Wort lesen. This is from Nehemiah chapter 8. Und zwar aus dem 8. Nehemiah Kapitel. And you'll see why. Und ich, dass ihr auch seht, warum. Okay. Verse 1. 1. All the people gathered as one man at the square, which was in front of the water gate. Und als der siebte Monat herankam, da versammelten sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. And they asked Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had given to Israel. Und sie sagten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr Israel geboten hatte. Then Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could listen with understanding on the first day of the seventh month. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Ezra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. And he read from it before the square, which was in front of the water gate, from early morning until midday. Und las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen. 6 hours. 6 Stunden. In the presence of the men and women, those who could understand. In der Gegenwart der Männer und Frauen, die es verstehen konnten. And all the people were attentive to the book of the law. Und die Ohren des gesamten Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. And Ezra the scribe stood at the wooden podium which they made for the purpose. Und Ezra der Schriftgelehrte stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Look at that, huh? We got one right here. Okay. And beside him stood Matthias. Und neben ihm standen Mattithia, Shema, Ananiah, Anaya, Uriah, Hilkiah, Messiah, und Maaseiah, on his right hand, zu seiner Rechten, and a bunch of guys on his left hand, und zu seiner Linken, auch eine Gruppe von Leuten. Okay, verse 5. And Ezra opened the book in the sight of all the people. Und Ezra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes. For he was standing above all the people. Denn überragte das ganze Volk. And when he opened it, all the people stood up. Und als es öffnete, stand das ganze Volk auf. How do you feel today? Und wie fühlt sich? Standing up. Wir stehen schon bereits. So biblical. I didn't want you to feel bad that you'd be sitting when we read this part. Ich möchte, dass ihr euch nicht, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr jetzt steht. So then Ezra blessed the Lord, the great God. Und Ezra pries den Herrn, den großen Gott. And all the people answered, Amen. Und das ganze Volk antwortete, Amen. And Amen. Und wieder Amen. While lifting up their hands. Wobei sie ihre Hände emporhoben. Then they bowed low and worshiped the Lord on their faces to the ground. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Let's begin. No, okay. Also, fangen wir damit an. Okay. Then Yeshua. Und Yeshua. And a bunch of other guys here. Und ein paar andere Leute noch. And the Levites. Und die Leviten. Explained the law to the people. Erklärten das Gesetz den Leuten. While the people remained in their place. Während das Volk an seiner Stelle blieb. And they read from the book from the law of God. Und sie lasen aus dem Buch aus dem Gesetz Gottes. Translating to give the sense so that they understood the reading. Abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnten, also quasi übersetzen. Father, bless these words, we pray. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You may be seated. This is very much like our church service, isn't it? Sehr ähnlich wie unser Gottesdienst. We got a pulpit. Wir haben eine Kanzel. We got a preacher. Einen Prediger. We explain the Bible. Wir erklären die Bibel. Like they did here. Wir legen sie auch so, wie das damals geschah. We also have a translator, auch ein Übersetzer ist da. Because many of these people did not understand Hebrew that well. Weil damals waren viele Leute, die Hebräisch nicht so gut verstanden. Because they came from Babylon. Weil sie aus Babylon zurückkamen. So they also had a translator. Und hatten darum auch einen Übersetzer. Very, very good, isn't it? Sehr, sehr gut. These people love the word. Diese Leute lieben das Wort. This is the first revival that is recorded in the Bible. Das ist die erste Erweckung, die in der Bibel beschrieben wird. This is what we want to pray for Vienna. Und darum wollen wir auch in Wien beten. Revival does not happen among the unsaved. Erweckung geschieht nicht unter den Unerretteten. Revival happens among the saved. Sondern unter den bereits Erretteten. God revives his people. Gott erweckt seine Leute. I want you to look at the next few verses and I want you to think with me. Und während wir auf die nächsten Verse schauen, möchte ich, dass ihr mitdenkt. What they could mean. Was sie bedeuten konnten. Then Nehemiah, who was the governor, und Nehemiah, das ist der Tierschatter, and Ezra the priest and scribe, und der Priester Ezra, der Schriftgelehrte, and the Levites, und die Leviten, who taught the people, die das Volk belehrten, said to all the people, sagten zum ganzen Volk, this day is holy to the Lord your God. Dieser Tag ist dem Herrn eurem Gott heilig. Do not mourn or weep. Seid nicht traurig und weint. For all the people were weeping when they heard the words of the law. Denn das ganze Volk weinte nämlich, als es die Worte des Gesetzes hörte. Why do you think these people were weeping? Warum haben die geweint? I studied a lot of different commentators on this. Ich habe verschiedene Kommentatoren darüber gelesen gestern. Every one of them, almost every one of them, beinahe jeder von ihnen, said they were weeping because of their sins. Sie weinten wegen ihrer Sünde. I don't think so. Ich glaube es aber. And I think you'll agree with me. Und ihr werdet auch sehen, warum. I think they're weeping because of something else. Sie weinen aus einem anderen Grund. Look at verse 10. Vers 10. Then he said to them. Und sagte weiter zu ihnen. And I say that because why, if they were weeping because of their sins, why would God tell them to stop? Wenn sie weinen würden wegen ihrer Sünde, warum würde Gott ihnen sagen, aufzuhören? Why would Ezra, why would Nehemiah say, don't do that? Warum würde Nehemiah sagen, hört auf damit? He's telling them to stop weeping because they're weeping for something they don't need to weep for. Er sagt ihnen, sie sollen aufhören, weil sie nämlich um etwas weinen, wo es keinen Grund gibt zu weinen. Verse 10. Vers 10. Then he said to them, und sagte ihnen, go and eat of the fat. Geht hin, esst fette Speisen. Drink of the sweet. Trinkt süße Getränke. And send portions to him who has nothing prepared for this day. Und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. For this day is holy to our Lord. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. It's a special day for God. Das ist ein ganz besonderer Tag für Gott. The city is complete. Die Stadt ist völlig fertig. The walls are up. Die Mauern stehen. The gates are in. Die Tore sind eingesetzt. The testimony is ready. Das Zeugnis ist vorbereitet. But the city is a vacuum. Die Stadt ist aber noch leer. There's no one living in the city yet. Da lebt noch keiner in der Stadt. And the vessel is prepared for the master's use. Das Gefäß ist für den Gebrauch des Meisters schon da. And for God, this is a special day. Für Gott ist das ein ganz besonderer Tag. And when we are prepared as a church, ready for the Master's use. Und wenn wir als Gemeinde vorbereitet sind und schon fertig, um vom Meister gebraucht zu werden. It is a special day in the eyes of God. Dann ist es für Gott ein sehr wertvoller Tag. It is a holy day. Ein heiliger Tag. It is a day that he has waited for. Ein Tag, auf den er schon gewartet hat. So he says, don't weep. Er sagte, weint nicht. Stop crying. Hört auf zum Lamentieren. I want you to celebrate. Sondern feiert. I want you to go eat the fat. Isst fette Speisen. Drink the sweet. Süße Getränke. Send portions to him who has nothing. Und sendet dem, was der noch nichts hat. For this day is holy to our God. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Do not be grieved. Und seid nicht bekümmert. For the joy of the Lord is your strength. Denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. So the Levites calmed all the people saying. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, be still. Seid still. For the day is holy. Denn der Tag ist heilig. Do not be grieved. Seid nicht bekümmert. And all the people went away to eat. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken. Und zu trinken, ja. To send portions and to celebrate a great festival. Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Because they understood the words which had been made known to them. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. And this is the call of the preacher. Das ist der Ruf des Predigers. To make the words known, die Worte bekannt zu machen. And to have the congregation bear witness in the spirit that the understanding is correct. Und dass wirklich der Gemeinde ein Zeugnis gegeben wird, dass diese Worte wirklich stimmen. Now, a couple days ago I was thinking of this portion. Schon vor ein paar Tagen dachte ich über diese Schriftstelle nach. And I asked my wife, I said, they're not weeping for their sin. It can't be that. Und fragte meine Frau, ich glaube nicht, dass die wegen ihrer Sünde weinen. Because we studied in James on Wednesday. Weil wir haben Jakobus am Mittwoch studiert. How God said to weep, to mourn. Wie Gott sagte, so man soll weinen. He says to cleanse your hands, you sinners. Reinigt eure Hände, ihr Sünder. And to let your laughter turn into mourning. Und wandelt euer Gelächter in Trauer um. Because when we live selfishly, wenn wir selbstsüchtig we should mourn. Sollten wir trauern. Blessed are they that mourn. Gesegnet sind die, die trauern. For they shall be comforted. Weil sie werden getröstet werden. In Matthew chapter 5. Matthäus 5. It means blessed are they that mourn because of the selfishness that comes out of their heart. Gesegnet sind die, die über die Selbstsucht, die aus ihrem Herzen kommt, trauern. For God will comfort them. Weil Gott wird sie darum God trösten. Will encourage them. Er wird sie ermutigen. In his grace. In seiner Gnade. In James chapter 4. Jakobus 4. God gives grace to the humble. Gott gibt Gnade den Demütigen. But they're weeping here. Aber sie weinen hier. And Ezra and Nehemiah say, don't weep. Und Ezra und Nehemiah sagte, weint nicht. Now, I read one commentary last night and I found my answer. Ich habe einen Kommentar gelesen gestern Abend, der mir die Antwort gegeben hat. I found my direction. Also, ich habe die Richtung gefunden. And I want you to listen to what Matthew Henry said. Und schaut jetzt, was Matthew Henry sagte. About the joy of the Lord. Über die Freude des Herrn. Let it not be a carnal, sensual joy. Lass es nicht eine fleischliche, einfach nur sinnliche Freude sein. But a holy and spiritual. Sondern eine heilige, eine geistliche. The joy of the Lord. Die Freude des Herrn. Is joy in the goodness of God. Die Freude des Herrn ist nämlich Freude über die Güte Gottes. Isn't that amazing? Das ist doch erstaunlich. Exactly what we've been saying the last few weeks. Das haben wir schon die letzten Wochen immer wieder gesagt. What is the fear of God? Was ist die Furcht Gottes? But to be so convinced of God's goodness. Von Gottes Güte so überzeugt zu sein. That I don't have to live selfishly. Dass ich nicht selbstsüchtig leben muss. I don't have to fight for myself. Ich muss nicht kämpfen um mich. I can be meek because God is for me. Kann sanft sein. Weil Gott ja eh für mich ist. Now they read the law to the people. Nun lasen sie das Gesetz dem Volk. And I thought last night I'm going to go back to the law and I'm going to read the law. Letzten Abend dachte ich mir ja, nun gut, gehe ich jetzt zum Gesetz zurück und lese das Gesetz. So I turned to the longest book of the law, the book of Deuteronomy. Bin dann eben ins 5. Mose gegangen, das ist das längste and Gesetz. And I began to read it. Und ich las es. What did I find? Und was fand ich? Look, turn to Deuteronomy chapter 1. Nämlich gleich im ersten Kapitel vom 5. Mose. Und was ihr dort in diesem Buch findet, is nothing less than the goodness of God. Ist eigentlich nichts anderes als die Güte Gottes. Look at verse 25. Vers 25. Then they took some of the fruit of the land in their hands and brought it down to us. They brought us back a report and said, it is a good land. Und sie nahmen von den Früchten des Landes in ihre Hand und brachten sie zu uns herab. Und sie erstatteten uns Bericht und sagten, das Land ist gut. Which the Lord our God is about to give us. Das der Herr unser Gott uns gibt. Verse 30. Vers 30. This is what these people were hearing. Das ist, was die Leute hörten. The Lord your God who goes before you will himself fight on your behalf. Der Herr, euer Gott, der für euch herzieht, er wird für euch kämpfen. Just as he did for you in Egypt. Nach allem, was er in Ägypten für euch gemacht hat. Before your eyes. Vor euren Augen. And in the wilderness, where you saw how the Lord your God carried you. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr dein Gott dich getragen hat. Just as a man carries his son. Wie ein Mann seinen Sohn trägt. Verse 32. Vers 32. But for all this, you did not trust the Lord your God. Aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn euren Gott. Verse 35. 35. Not one of these men, this evil generation, shall see the good land. Wenn irgendjemand unter diesen Männern von dieser bösen Generation das gute Land sehen wird, which I swore to give your fathers. Das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Chapter 2, verse 7. Kapitel 2, Vers 7. You never lacked a thing in the wilderness. Und euch hat nie etwas gemangelt in der Wüste. Verse 25. Vers 25. This is Moses. Moses spricht. Let me, I pray, cross over and see the fair land. Lass mich über da hinübergehen und dieses schöne Land sehen. That is beyond the Jordan. Jenseits des Jordans. That good hill country. Dieses wunderbare Hügelland. And Lebanon. Und Libanon. And on und immer weiter. Look at chapter 4. Kapitel 4. Verse 9. Vers 9. Only give heed to yourselves. Nur hüte deine Seele. And keep your souls diligently. Dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. Lest you forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from your heart. Und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, alle Tage deines Lebens. He goes on and on. Look at verse 26. Vers 26. I call heaven and earth witness against you today. So rufe ich heute den Himmel und die Erde als Zeugnis gegen euch auf. That you shall surely perish quickly from the land where you are going over the Jordan, to possess it. Dass ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werdet aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Verse 27. And the Lord will scatter you among the peoples. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. And you shall be left few in number among the nations. Und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen. Verse 30. When you are in distress. Wenn du in Not bist, and all these things have come upon you, und wenn all diese Dinge dich getroffen haben, in the latter days, am Ende der Tage, you will return to the Lord your God and listen to His voice. Wirst du zum Herrn deinem Gott umkehren und auf seine Stimme hören. For the Lord your God is a compassionate God. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr dein Gott. Verse 37. Vers 37. Because He loved your fathers. Und weil er deine Väter geliebt. Therefore he chose their descendants after them. Und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat. Personally brought them from Egypt by his great power. Hat er dich mit seinem Angesicht ganz persönlich mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. Why were these people weeping? Warum weinten dann diese Leute? Read through the book of Deuteronomy. Also wenn du durch dieses fünfte Buch Mose durchliest. And it's so clear. Und es ist so klar. Because they're weeping because of the blessings that the nation of Israel forfeited. Sie haben geweint oder getrauert, dem Segen nachgetrauert, den sie versäumt haben, den sie sich vereitelt haben. Because of their unbelief in the goodness of God. Wegen ihres Unglaubens in die Güte Gottes. These people are standing where Abraham stood. Diese Leute standen dort, wo Abraham stand. These people are standing. Diese Leute stehen. Where Joshua stood. Wo Joshua stand. These people are standing where King David had his kingdom. Sie stehen dort, wo David sein Königreich where hatte. Where Solomon built his palace. Wo Salomon seinen Palast and baute. The temple to the Lord. Und den Tempel zum Herrn. That was the glory of the whole world. Das war die Herrlichkeit der ganzen Welt. That even the Queen of Sheba would come to see Solomon's glory. Ja, selbst die Königin von Saba kam so weit her, um sich das anzuschauen als Weltwunder. They're standing in the same place. Und dass sie stehen genau dort. These people who had not heard the word. Diese Leute, die das Wort nicht gehört. It was foreign to them. Es war ihnen fremd. They came back by faith, some 49,000 people, some 100 years before. Etwa 49,000 Leute kamen im Glauben zurück. These were their descendants now in the land. Und das waren ihre Nachkommen. More had come back. Noch mehr kamen zurück. Some of them didn't even speak Hebrew that well. Manche konnten gar nicht mal mehr Hebräisch. They were in the land by faith. Sie waren im Glauben dorthin gekommen. They didn't have much understanding. Sie verstanden nicht viel. Ezra stands up and brings out the Bible. Ezra steht auf und bringt die Bibel. All the people stand in the square. Alle Leute stehen auf dem Platz. And he begins to read from The law of Moses. Und beginnt das Gesetz Mose zu rezitieren. How God promised them goodness. Wie Gott ihnen Güte versprochen hat. And how God warned them. Und wie Gott sie warnte. When I bring you into the land. Wenn ich euch in das Land bringe. Do not forget me. Vergesst mich nicht. Do not forget my law. Vergesst nicht mein Gesetz. Do not forget what I've done for you. Vergesst nicht, was ich für euch gemacht If habe. If you forget. Denn wenn ihr vergesst. I will scatter you among the nations. Dann werde ich euch unter den Nationen zerstreuen. And these people are standing in the place. Und diese Leute stehen genau an der Stelle. They see the skeleton of Jerusalem. Sie sehen das Skelett von Jerusalem. A very small model of what was once there under David. Nur ein ganz kleines Modell von dem, was von ihrem Vorfahren David noch übrig war. The temple. Der Tempel. A midget model of what Solomon had built. Ein Miniaturmodell von dem, das Salomon einst baute. They're hearing all these promises. Und sie hören all die Verheißungen. Israel had it in their hands. Israel hatte es in seiner Hand. And it went right through. Doch es ist einfach durchgegangen. And as they're hearing this, und während sie das hören, they all begin to weep. Da weinen sie. And they're crying from sadness. Aus Trauer. Because of the blessing that was lost. Wegen dem Segen, der einfach nicht da war. Not because they had sinned. Nicht weil sie gesündigt. If they had sinned, then he would have said, "Keep weeping." Wenn sie gesündigt hätten, hätte er ihnen doch noch sie ermuntert und gesagt, weint nur weiter. But they are weeping for their forefathers. Sie weinen wegen ihren Vorvätern. Everything that was lost. Alles was verloren war. Because people lived in selfishness. Weil Leute selbstsüchtig lebten. And this happens to the church. Und das passiert der Gemeinde. Where we have great churches, great movements. Wo wir große Gemeinden haben und große Bewegungen. Great revivals. Große Erweckungen. And revivals begin with the goodness of God. Erweckungen fangen immer mit der Güte Gottes an. When we study His Word together. Wenn wir zusammen sein Wort studieren. And people get revived. Und Leute werden auf einmal belebt. Yes. Ja. I don't have to live selfishly. Ich muss nicht mehr selbstsüchtig leben. I can take a risk. Ich kann was riskieren. God is for me. Gott ist ja für mich. I can give. Ich kann geben. And it will be given to me. Und es wird mir zurückgegeben. I don't have to live in my little Gemütlichkeit, my little comfortability. Ich muss nicht mehr in meiner Gemütlichkeit leben. Well, if I go help these people, wenn ich diesen Leuten dann helfe. I don't know if I can afford it. Ich weiß nicht, ob ich das mir leisten kann, ob sich das ausgeht. I don't know if I can afford the gas. Oder ob ich überhaupt das Benzin leisten kann. What is that? Was soll das? Oh my God in heaven! We'll put so much gasoline in your car, you won't even know what to do with it. Gott im Himmel, er wird dir so viel Benzin in den Tank geben, dass du gar nicht weißt, wohin damit. Like this scarcity mentality. Diese Mentalität des Mangels, diese Mangelmentalität. I have so little. Ich habe so wenig. I must preserve it. Ich muss das Wenige, was ich habe, muss ich unbedingt beschützen. If I give it out, denn wenn ich es noch hergebe, I will have nothing. Dann habe ich nichts mehr. What is that? Was soll das? That's unbelief. Das ist rein Unglaube. These spies went into the land. Diese Kundschafter gingen ins Land. And they saw the goodness of God. Und sahen dort nichts als die Güte Gottes. And they came back. Und sie kamen zurück. And they gave an evil report. Aber sie gaben einen bösen Bericht. 10 of them said, "Yes, the land is good." 10 von ihnen sagten, das Land ist sehr wohl gut. But we are like little grasshoppers. Aber wir waren wie Grashüpfer im Vergleich mit den Bewohnern dort. The people are so big there. Die Leute sind dort so groß. So afraid. Und wir haben so viel Angst. God said, "Look at me." Gott sagt, schaut mich an. I'm so big. Ich bin da groß. I created the universe. Ich habe das Universum geschaffen. Why are you focused on them? Warum konzentriert ihr euch auf die? Focus on my goodness. Sondern konzentriert euch auf meine Güte. But in unbelief toward the goodness of God. Doch im Unglauben an die Güte Gottes. They perished. da gingen sie unter. He was so disappointed at that generation. Er war von dieser Generation so enttäuscht. He said, I swear to you, dass er sagte, er schwört. Not one man of this generation will see the land. Ja, nicht nur einer von dieser Generation wird dieses Land je sehen. Except Joshua and Caleb. Außer Joshua und Caleb. And those two took in the next generation. Und die zwei, die nahmen Anteil an der nächsten Generation. The joy of the Lord is our strength. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. The joy of the Lord is joy in the goodness of God. Die Freude des Herrn ist ja einfach Freude über die Güte Gottes. In Hebrews chapter 12, Hebräer 12, it talks about the sin that so easily besets us. Da wird die Sünde besprochen, von der wir so leicht befallen werden. And the writer to the book of Hebrews, und der Autor des Buches der Hebräer, he's writing to the Hebrews, schreibt jetzt an die Hebräer. And he says, lay aside the sin, und legt auf die Seite die Sünde, that so easily besets you, die euch so leicht einnimmt. What is this sin? Und was ist die Sünde? This sin, diese Sünde, is the sin of unbelief toward the goodness of God. Die Sünde des Unglaubens gegenüber der Güte Gottes. God sent Christ, Gott schickte Christus, the end of the law, das Ende des Gesetzes. The Holy Spirit had come, der Heilige Geist kam, Pentecost, Pfingsten, miracles, Wunder, and they didn't believe it. Doch glaubten sie es nicht. They rejected Christ. Sie lehnten Christus ab. They rejected his sacrifice. Sie lehnten sein Opfer ab. They kept going into the temple with another lamb. Gingen weiter in den Tempel noch mit einem weiteren Lämpchen. Offering another lamb. Und wieder ein Schlachtopfer. And God is looking from heaven thinking. Und Gott schaut vom Himmel. Incredible how much unbelief they're living in. Unglaublich, in welchem Unglauben die leben. I sent my own son. Ich habe meinen eigenen Sohn Christ geschickt. Was crucified. Christus, der gekreuzigt. The law is over. Das Gesetz ist vorbei. The fulfillment has come. Die Erfüllung ist gekommen. Now the Holy Spirit will live inside of people. Nun wird der Heilige Geist in Leuten wohnen. And fulfill the law from within. Und er wird das Gesetz von innen her erfüllen. Well, I don't know. Ich weiß nicht. I mean, Jesus on the cross. Jesus am Kreuz. I don't know. Ich weiß nicht. I'm going to go to the temple. I'm going to sacrifice another lamb. Besser gehen wir in den Tempel und tun wir weiter opfern. And God put up with it for 40 years. Und Gott sah 40 Jahre zu. And then God was so upset that he brought the Romans and destroyed the temple, so the sacrifices would have to stop. Dann war er so verärgert, dass er die Römer schickte, die Jerusalem zerstörten, den Tempel zerstörten, und das Opfer hörte dann auf. Unbelievable. Unglaublich. Now, in Luke chapter 15, in Lukas Kapitel 15, we have the story of the prodigal son. Die Geschichte des verlorenen Sohnes. One son, the ein younger Sohn, one, decides that he will leave his father. Der entscheidet sich, seinen Vater zu verlassen. He says, Father, give me all of my inheritance. Er sagt, Vater, gib mir mein Erbe jetzt schon. And he goes to a far country. Und er geht ins ferne Land. And he spends everything. Dort verschwendet er alles. And then there's a famine. Dann kommt die Hungersnot. And he's eating, he's feeding the pigs. Er füttert die Schweine. And then he begins to eat the pig food. Und er ernährt sich selber vom Schweinefutter. And then it comes to him. Dann kommt es ihm auf einmal. Wait a minute. Und er denkt sich, Moment. The goodness of his father, die Güte seines Vaters, is suddenly a revelation. Ist jetzt auf einmal eine Offenbarung. Wait a minute. Moment. My servants have it better in my father's house. Meine Knechte bei meinem Vater im Haus, denen geht's besser jetzt wie mir. They have it good there. Die haben's gut. I had it great there. Und ich hatte es dort fantastisch. I'm going back to my dad. Ich gehe zu meinem Vater zurück. I'm going to tell him I have sinned. Ich werde ihm sagen, ich habe gesündigt. So he went back. Er ging zurück. And the father saw him afar off. Und der Vater sah ihn von weit her. Began to run. Lief ihm entgegen, which you don't do. Was man nicht tat he damals. Picked up his garment and he was running to his son. Er fasste sein Gewand und rannte he auf ihn embraced los. Him. Ihn umarmte he put the ring on his finger. Tat den Ring put the, auf seinen Finger. He put his garment on him. Gab seine Robe and über ihn he drüber. Said to his servants, und sagte den Dienern, kill the fatted calf und schlachtet das gemästete Kalb. And let us make merry. Lass uns feiern. Let us celebrate. Feiern. Same spirit as Nehemiah 8. Hier ist der gleiche Geist wie Nehemiah 8. This is not a time to weep. Das ist nicht jetzt der Gelegenheit zum Weinen. Imagine, you know, they're running, the father's running like, stell dir vor, wie der Vater läuft. He embraces his son. Und umarmt den Sohn. And then the servants come up. Und dann kommen die Diener. Father's like, what are you weeping for? Und der Vater sagt, warum weint ihr jetzt? Just thinking about your son and all the years he was gone. And ich denke jetzt über deinen Sohn nach, die ganzen Jahre, die er nicht da war. All the work he could have done. And alle die Arbeit, die er hätte verrichten können. He could have had his own house by now. And er könnte jetzt sein eigenes Haus haben. Could have probably been married and everything by now. Könnte schon verheiratet sein. Had 10 kids. And schon 10 Kinder haben. Father's like, shut up! Der Vater sagt, halt, stop weeping! Hör auf zum Weinen. He's back! Er ist zurück. Knock it off! I don't want to hear any crying. Start aus. My son was dead, he's back! Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Kill the fatted calf! Schlachtet das Kalb. Let's celebrate! Feiern wir. And they begin to celebrate. Und sie feiern. And it was a day off, he made a holiday! Und es war ein Feiertag. It was a holy day to the Father. Es war ein heiliger Tag. A special day. Ein spezieller Tag. But then something interesting happens. Dann passierte etwas Interessantes. The older brother, der ältere Bruder, comes back from the field. Kommt von der Arbeit zurück. What's that? Was geht hier? That sounds like music. Da ist Musik. What's going on? Was passiert hier? It's a work day today. What is it, music? Heute ist doch ein normaler Arbeitstag. Hey, come was here. Was ist los? Hallo. What's going on? Was passiert What's hier? What's going on? Was hier passiert? It's a holiday. Es ist ein Feiertag. Why? Warum? Your younger brother has come back. Dein jüngerer Bruder kam. And your father has killed the fatted calf. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. And we all got a day off. Und wir haben alle frei bekommen. And it says the older brother was angry. Der ältere Bruder war verärgert. What? Was? The fatted calf? Das gemästete Kalb? He wouldn't go in. Er ist nicht mehr rein. The servants told his father, your older son's outside, he won't come in. Und die Diener sagten dem Vater, dein älterer Sohn kommt gar nicht hinein. Father went outside. Der Vater ging zu ihm raus. What's the problem? Was hast du für ein Problem? What is the problem? Was für ein Problem? What's my problem? Mein Problem? Fragst du mal. I'll tell you what my problem is. Weißt du, was mein Problem ist? I've been out in that field. Ich arbeite dort auf in dem the sun, ich rackere mir dort den Hintern ab. My skin off my fingers. Ja, ich rackere mir den Hintern ab. Ich brech mir das Rücken, den Rücken da draußen bei der Arbeit. No party for me. Und für mich feiert keiner. But my younger brother, aber mein jüngerer Bruder, takes all his money, nimmt all sein Geld oder dein goes Geld, to the prostitutes, geht zu den Prostituierten, and comes back, und kommt zurück, and la di da di da, und la di da di da. And now you ask me, und nun fragst du mich noch, what's my problem? Was für Probleme ich hab? That's my problem, Dad. Vater, das ist das Problem. You are my problem. Du bist das Problem. What was wrong with the older brother? Was war falsch mit dem ältesten Bruder? Unbelief. Unglaube. In the goodness of God. In die Güte Gottes. He was beset. He was overtaken by the weakness, by the sin that so easily besets. Every single er wurde überwältigt von der Sünde, von der wir so leicht auch überwältigt werden können. Then he says to his father, dann sagt er dem Vater, I have been killing myself out in that field. Ich habe mich dort zu Tode gerackert da draußen auf dem Feld. Did you ever give me a fatted calf for me and my Hast du jemals für mich ein Kalb, ein gemästetes Kalb geschlachtet? You know, the father said, und der Vater sagte, Sohn, I don't know if you realize this. Ich weiß nicht, ob du das je erkannt obviously you have not. Scheinbar nicht. But everything I have is yours. Aber alles, was ich habe, gehört dir. You could have just taken it. Du hättest es nehmen können. What is your problem? Was ist dein Problem? And this is what happens in the church. Und das passiert in der Gemeinde. People waiting around. Leute warten einfach. You never gave me a handshake. Du hast mir noch nie die Hand geschüttelt. Why don't you come up and shake my hand? Warum kommst du nicht und schüttelst mir die Hand? You never invited me to dinner. Du hast mich noch nie zum Essen eingeladen. Why don't you invite us? Warum einladet ihr nicht uns? What is the problem here? Wo ist das Problem? It's unbelief in the goodness of God. Es ist Unglaube in die Güte Gottes. God is good. Gott ist gut. Everything we have belongs to everybody. Denn alles, was wir haben, gehört auch jedem. Believe in the goodness of God and enjoy life. Glaube an die Güte Gottes und freue dich am Leben. Father, tough Vater, day. Vater, war ein harter Tag. Younger brother back yet? Ist der jüngere Bruder noch nicht da? No, no sign of him. Nein, noch nicht. Hey Dad. Weißt du, Vater? I'm gonna take the fatted calf, right? Ich nehme jetzt das gemästete Kalb. Sure, take two, son. Nimm gleich ein zweites. Hey guys, let's go. Got the fatted calf. Burschen, schnapp das Kalb. Boy, my younger brother probably eat with the pigs or something. Ja, mein jüngerer Bruder frisst wahrscheinlich mit den Schweinen jetzt. Just keep turning that baby. Ja, ja. Kurbelt das Baby herum. Oh yeah, oh yeah. Yeah, yeah. Super. My poor younger brother. Oh, mein armer jüngerer Bruder, was der versammt. Living in some famine. Let's pray for him right now. Beten für ihn. Father, before we eat this fatted pig, Vater, bevor wir dieses gemästete Schwein, we just pray for my poor younger brother. Bete ich für meinen armen jüngeren Bruder. Who doesn't know the goodness of his father. Der die Güte seines Vaters and had to run away to a far country. Und muss sogar zu einem fernen Land weglaufen. Because of his unbelief. Wegen seinem Unglauben. But the older brother was in the same unbelief. Doch der ältere Bruder war im gleichen Unglauben. And then it's the same thing happens in the church. Und das Gleiche passiert auch in den Gemeinden. The pastor didn't give me this. Der Pastor hat mir nicht the leadership das gegeben. Didn't give me that. Die Leiterschaft gab mir nicht das. What are you talking about? Worüber everything we have is yours. Alles, was wir haben, gehört dir. Well, nobody let me sing. Keiner lässt mich sing. Sing. Singe. Nobody let me preach. Keiner lässt mich predigen. Go to the street and preach until you're black and blue. Predige auf der Straße. Geh raus auf die Straße. There's towns and villages everywhere in the country. Da gibt's tausende Dörfer überall im Land. When I was 22 years old, als ich 22 war, the highlight of my life, der Höhepunkt meines Lebens, was a Bible study I did. War eine Bibelrunde, die ich damals gab. My wife and I were the youngest ones there. Meine Frau und ich waren damals dort die Jüngsten. Every Tuesday I would travel 1 hour. Jeden Dienstag eine Stunde Autofahren. And teach this Bible study. Und lehrte diese Bibelstunde. For 30 people who were older than me. 30 für 30 die älter waren. The highlight of my life. War für mich der Höhepunkt. Never took a cent for gas. Hab niemals eine Benzinrechnung never gegeben. Took an offering, nothing. Niemals eine Spende eingenommen. Think of it. Das fiel mir just nicht ein. This is God. Dachte mir, das ist Gott. And whatever I spend, God will bless me und with. Was immer ich ausgebe, Gott gibt es zurück. Because God is good. Weil Gott gut ist. Everything we have is together. Alles, was wir haben, gehört eh uns. But it's unbelief toward the goodness of God. Aber es ist der Unglaube der Güte Gottes. That will cause us to be either the younger brother or the older. Der uns entweder einmal wieder jüngere uns benehmen lässt oder wieder ältere. The ones who in unbelief go out and try to find the goodness of God. Die Güte Gottes woanders suchen? It must be in the discotheque. Vielleicht in der Diskothek. Yes, it must be in the bar. Oder in der Bar. It must be in this bottle. Oder vielleicht in diesem Fläschchen, in dieser Wodkaflasche. And then you have the other person. Und dann hast du die andere Person. Who despises that person. Die diese Person natürlich verurteilt. They say, I'm too good to do that. Na, also das wird mir nie einfallen. But they stay faithful in the church. Aber die bleiben zwar treu und sind in der Gemeinde with drinnen. With no joy. Aber ohne Freude. Yes. Ja. I'm here. Da bin ich. Serving faithfully. Und ich diene treu. I will endure. Ich werde das ertragen. I will sacrifice myself. Ich werde mich opfern. And then they despise everybody. Und dann verachten sie eigentlich jeden. Somebody hugs somebody. Jemand umarmt wen? They don't hug me like that. Aber ich werde nie so umarmt. Why you just go up to him and hug them like that? Warum gehst du nicht auf ihn hin und umarmst ihn? What is that? Was bedeutet das? Unbelief in the goodness of God. In die Güte Gottes. This is the sin. Das ist die Sünde. This is why they were weeping. Und darum weinten sie auch. I believe. Das glaube ich. They heard the book of Deuteronomy. Sie haben das Buch das fünfte Buch Moses vorgelesen they heard bekommen. The other books, und auch die anderen Bücher. And they just thought, oh, oh, oh Lord. Und sie dachten sich, oh Gott. They lost so much. Wie viel hatten sie verloren? Because of unbelief. Wegen Unglauben. You gave them everything. Du gabst ihnen and alles. They went right through their fingers. Und es ist ihnen durch die Finger this gegangen. This is where Solomon lived. Da hat Salomon gelebt. And look, it's a ruin. Und das ist eine Ruine. And God said, "Stop weeping." Und Gott sagt, hört auf zu weinen. Here I am and let's go. Weil ich bin da noch da und geh. Come on, don't look at the past. Schaut nicht auf die Vergangenheit. Look at the future. Schaut auf die Zukunft. I'm still a good God. Noch immer bin ich ein guter Gott. And let's get moving. Und machen wir weiter. And let's don't waste any time thinking about the past. Verschwenden wir keine Zeit mehr über die Vergangenheit. We got too much to do. In the future. Es gibt genug für die Zukunft zu tun. The joy of the Lord is your strength. Die Freude des Herrn ist deine Stärke. The joy of God's goodness. Die Freude über Gottes Güte. Is what enables me to endure. Ist was mich befähigt, yes, durchzuhalten. God's gonna come through. God's gonna come through. Gott wird durchkommen. I don't care what situations look like. Es ist mir egal, wie Situationen ausschauen. God's gonna come through. Gott wird sich da beweisen, and that's bewähren. My strength. Und das ist die Stärke. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute Morgen. For who you are. Wie du zu uns gegenüber bist. And Lord, I ask you to take these words. Bitte dich, dass du diese Worte nimmst. They might become part of our lives. Dass sie Teil unseres Lebens werden. All the more, Lord. Umso mehr. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. If you died today, wenn du stirbst, where would you go? Wo würdest du hingehen? God was so good, Gott war so gut, that he sent Jesus, dass er Jesus schickte, as the Lamb of God, als das Lamm Gottes, to die on that cross, auf dem Kreuz zu sterben, so that we could go to heaven, dass wir in den Himmel gehen and be with God, und mit Gott sein können. Freely. Frei, umsonst. Would you pray this morning with me? Würdet ihr mit mir heute Morgen beten? Ask God for forgiveness. Gott um Vergebung bitten. Cleanse you. Dass er dich reinigt. Receive the goodness of God. Und du die Güte Gottes annimmst. By faith. Im Glauben. Say God in heaven. Gott im Himmel. What can I say? Was kann ich sagen? Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Take away my unbelief. Nimm meinen Unglauben weg. Jesus. Jesus. Be my Lord. Sei mein Herr. Be my Savior. Sei mein Retter. I pray. Darum bete ich. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. And Lord, as a church family, Herr, als Gemeindefamilie, we want to be in tune, Lord, to your goodness. Wollen wir wirklich auf deine Güte eingestellt sein? We want to be like the younger brother who's back. Wir wollen der junge, zurückgekehrte Bruder sein. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unseren Herzen. We pray. Darum bitten wir dich. Let's stand and sing a song. Stimme auf mit einem Lied.